Sie schreiben, dass ein Kamel, und es sind 10 Kamele, in 13 Minuten 135 Liter trinken kann. In 13 Minuten. 135 Liter. Und es waren 10 Kamele. Sie musste also etwa 1350 Liter Wasser holen. Und in der Bibel steht, dass sie lief. Sie ging nicht, sie rannte hin und her. Und der Diener schaute ihr zu. Es war unglaublich. Die richtige Fügung. Er schaute ihr zu und staunte. Gott schenkt Ihnen die richtige Fügung. Vielleicht denken Sie, ach Pastor, wenn ich Gott die Wahl überlasse, dann bekomme ich die, die keiner will. Sie haben eine schöne Meinung von Ihrem Vater. Glaube heißt, eine gute Meinung von Gott zu haben. Das ist eine schlechte Meinung. Lesen wir weiter. Da ließ er die Kamele sich lagern. Schenke Kara, füge es richtig. Und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Gehen wir zu Vers 16. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen. Na? Nicht nur schön, sondern sehr schön. Gott gibt mir sicher eine, die keiner will. So, so. Lassen Sie sich davon zurechtweisen. Wenn der Pastor predigt und sie zurechtweist, sagen die Leute, Junge, der macht das mit Stil. Lassen Sie sich also davon zurechtweisen. Er weist auf schöne Art zurecht. Gott schenkt denen, die ihm vertrauen, immer das Beste. Ich meine, schauen Sie her. Was schenkte er diesem jungen Mann? Eine junge Frau, die sehr schön war. Und das war nicht nur geistliche Schönheit. Sie war ein schönes Mädchen. Wenn man sie sah, sah man, dass sie sehr schön war. Es war nicht so, dass man anfing zu schreien, wenn man neben ihr aufwachte, aber geistlich hatte Gott ihr innere Schönheit geschenkt. Nein, nein. Sie war ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Wenn Sie also Single sind und einen Lebenspartner suchen und als Frau nicht den ersten Schritt machen können, dann sehen Sie hier, wie Sie suchen können, ohne zu suchen. Ich will Ihnen sagen, wie Sie Ihren Lebenspartner finden. Sind Sie bereit? Das Erste, das Sie brauchen, ist ein Krug. Sie sind alle sehr fleischlich. Ich meine damit etwas, mit dem man Wasser transportieren kann. Tja, Sie hatten Ihre Chance und haben sie verpasst. Halleluja. Auf jeden Fall, sie war sehr schön. Wussten Sie, dass Abraham, Isaak und Jakob, der Bibel, dem Heiligen Geist zufolge, alle sehr schöne Frauen hatten? Schauen wir uns Abraham in 1. Mose 12 an. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, das war nicht geistlich gemeint, die Ägypter sahen es. Sie schauten durch ihr Make-up, ihre Mascara hindurch und sahen, dass die Frau nicht nur schön, sondern sehr schön war. Ich will Ihnen sagen, wie Gott die Gemeinde sieht. Gott sieht die Gemeinde immer als sehr schön an. Nicht nur schön, sondern sehr schön. Denn all diese Frauen stehen für die Gemeinde. Bei Abraham und Sarah war Sarah ein Bild für die Gemeinde. Rebekka war ein Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde ist immer sehr schön. Abraham hatte also eine sehr schöne Frau. Rebekka, Isaaks Frau, war sehr schön. Sie haben sich noch nicht getroffen, das werden sie aber bald. Und dann haben wir ihren Sohn Jakob, ihren Nachkommen. Jakob heiratete zuerst Lea, eine andere Frau. Das ist ein Bild für den alten und den neuen Bund. Aber schauen wir uns Rahel an. Und Lea hatte matte Augen. Das ist im Hebräischen sehr nett formuliert. Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Rahel ist ein Bild für die Gemeinde. Ihr Name Rahel bedeutet weibliches Lamm, Mutterschaf. Sie ist also ein Bild für die Gemeinde. Und schauen Sie her, eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Aber Pastor Prinz, ich bin nicht... Wer sagt das? Ihr Vater sagt, dass Sie sehr schön sind. Warum sollten Sie sich also von der Welt, deren Bild fehlerhaft ist und die jeden Tag Fehler macht und sündigt, vorschreiben lassen, was schön ist? Ihr Vater sagt, dass Sie sehr schön sind. Lächeln Sie Ihren Nachbarn an, egal ob Mann oder Frau, und sagen Sie, du bist sehr schön. Yafa Meod, das bedeutet sehr schön auf Hebräisch. Meine Frau war gestern unterwegs und ich schrieb ihr eine Nachricht. Du bist Yafa Meod. Ich glaube, sie hat es nicht verstanden. Ich steckte gerade mitten in dieser Predigt. Und noch etwas. In der Bibel steht, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das steht alles im Griechischen in der Vergangenheit. Er starb und reinigte sie durch das Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln habe. Das steht im Griechischen in der Gegenwart. Als ich jünger war, dachte ich, wenn ich eine Predigt darüber gehört habe, dass wir eines Tages ohne Flecken und Runzeln sein werden. Aber da die Zeitformen im Griechischen immer sehr genau sind, bedeutet das hier, dass Gott uns jetzt schon ohne Flecken oder Runzeln oder etwas Ähnliches sieht. Gott sieht sie jetzt schon heilig und makellos. Und so sollen sie ihre Frau lieben. Schauen Sie sie an! Aber Pastor Prinz, ich sehe ständig Flecken! Ja, aber betrachten und lieben Sie sie wie Christus die Gemeinde. Wissen Sie, wie Christus die Gemeinde liebt? Im Hohelied. Ich weiß, dass es übertrieben klingt, aber es kann gar nicht übertrieben sein, wenn es um Gott geht. Kein Teil des dreieinigen Gottes übertreibt. Sie sehen Dinge, die wir nicht sehen. Der Bräutigam sagt im Hohelied zu der Braut, du bist schön in allem und kein Makel ist an dir. Kein Makel und keine Falten. Reden Sie nie mit Ihrer Frau, als sei sie alt. Behandeln Sie sie nie, als sei sie alt und sagen, du bist aber schnell alt geworden. Reden Sie nicht über Ihr Alter. Sonst werden Sie alt. Sie lässt sie schnell altern. Amen. Wenn Sie gegen die Macht des Todes kämpfen wollen, bekennen Sie, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht. Behandeln Sie Ihre Frau wie die schönste Frau auf Erden. So verstehe ich, Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann schreibt er genauer, wie Christus die Gemeinde liebt. Das liegt also nicht in der Zukunft, sondern ist schon erledigt. In seinen Augen sind wir ohne Flecken und Runzeln. Wir sind heilig und makellos. Und alle Leute sagen Amen. Zurück zur Geschichte, 1. Mose. Also, sie war sehr schön, weiter nach unten. Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Der Heilige Geist ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Er ist auf der Erde und schaut ständig, welche Menschen auf Christus und seine Liebe ansprechen. Wird dieser Mensch darauf ansprechen? Also, er schaute die Frau an und fragte sich, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Ich habe eben gesagt, dass es in diesem Kapitel viele Ersterwähnungen gibt. Das ist das erste Mal, dass das Wort gelingen bzw. erfolgreich sein, Zaleak, in der Bibel vorkommt. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Josef war ein erfolgreicher Mann. Das Wort im Hebräischen ist Zaleak. Was immer Josef tat, Gott ließ es Zaleak. Gott ließ es gelingen. Erinnern Sie sich? Das Erste, was Sie über Erfolg wissen müssen, hören Sie zu. Das Erste, was Sie über Erfolg wissen müssen, ist, dass es eine Reise ist. Gott schenkt einem oft nicht sofort Erfolg, sondern nimmt einen auf eine Reise. Erfolg ist eine Reise. Kindererziehung ist eine Reise. Die Berufslaufbahn ist eine Reise. Das Leben mit Gott ist eine Reise, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Gott möchte uns mit auf eine erfolgreiche Reise nehmen. Amen. Jetzt schauen Sie her, falls es Sie interessiert. Jetzt kommen ein paar kleine Leckerbissen. Im gesamten Buch 1. Mose kommt Zaleak insgesamt 7-mal vor. Und 4 davon in diesem Kapitel. Haben Sie gehört? 4 der 7-mal kommen allein in diesem Kapitel vor. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Erfolg mit dem Haus Gottes zu tun hat, mit der Gemeinde von Jesus Christus, mit der Braut von Christus. Erfolg ist hier zu finden. Wahrer Erfolg ist nicht da draußen. Er ist im Haus Gottes zu finden. Möchten Sie noch die anderen sehen? Das hier ist die erste Stelle in diesem Kapitel. 4 von 7 in 1. Mose. 4-mal kommt das Wort Zaleak allein in diesem Kapitel vor. Später in der Bibel wird das Wort verwendet, als der Heilige Geist über Simson kommt. Da steht, dass der Heilige Geist über Simson Zaleak. Er kam über ihn, um ihm Gelingen zu schenken. 3-mal taucht das Wort in Bezug auf Simson auf. Also, der Heilige Geist ist derjenige, der uns Zaleak schenkt. Amen.